Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: zurück zur akustischen Gitarre. Aktuelle Bands mit altem Sound. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Guten Abend. Er hat das Image eines Old-Fashioned Songwriters 2002 entscheidend mitgeprägt. Badly Drawn Boy aus Manchester, ein Mann und seine Gitarre. Zurück zur akustischen Gitarre, aktuelle Bands mit altem Sound, so ist das Thema im heutigen Soundcheck. Wir werden aktuelle Interpreten aus den letzten zwei Jahren hören, die sich vor allem wieder an dem orientieren, was es schon gab. Beispiel Birth. Dahinter steckt der Brite Dan Landon, der schon als einer der Protagonisten eines neuen Softrock-Revivals gekürt wurde. Fest steht, Birth klingen nach früher mit den Mitteln von heute. Man fühlt sich fast in die 70er zu 10cc, Fleetwood Mac und ähnlichem zurückversetzt. Birth jetzt mit dem Stück Sweet Idol. Moving. girl, heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for gold? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk on part in the war for a lead role in the game? Swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. Yeah. Whoa. Whoa. Whether you're listening to rock. Critics, don't mistake this for just any cover tune. I'ma take y'all to the dark side of the moon. Kicking in my mom's womb, this song was just a thought. A young refugee, labeled just come with a passport. Dad used to tell me about the American dream. My dream was waking up in the projects, a young teen. Listen to hip hop, my brother tuned me into rock. Put me up on Pink Floyd, a band from the British blocks. Whether you're pumping the hip. Swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. Yeah. Oh, oh, oh. Whether you're pumping the Wyclef Jean mit seiner Coverversion des Pink Floyd-Klassikers Wish You Were Here. Es ist nicht nur die Tatsache interessant, dass er diesen Song covert, sondern auch, dass er besonders die Gitarren nicht besonders modernisiert hat. Einen Riesenhit landeten die kanadischen Nickelback mit dem folgenden Song, ebenfalls so ein zeitloses Stück Musik, bei dem die Gitarrensounds, vor allem der Song, im Vordergrund steht. Eine Formel, die schon fast ewig gilt. How You Remind Me, Nickelback. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. This time I'm mistaken for handing you a heart worth breaking. And I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. These five words in my head scream out, we haven't fun yet. Yeah, yeah, yeah, no, no. Yeah, yeah, yeah, no, no. It's not like you didn't know. I love you and I swear I still do. And it must have been so bad, cause living with me must have damn near killed you. And this is how you Es gab in den letzten Jahren ein stilles Revival der akustischen Gitarre. Es war fast schon so, als wären nach Jahren von Computer, Beats und Synthi-Sounds wieder die neuen Crosby, Stills, Nash erstanden. Junge Bands, Duos, Singer-Songwriter, die die Fahne einer handgemachten Musik wieder hochhielten. Beispiel die britischen Turin Breaks. Save me from myself, I can't be the only one. Underdog von den Turin Breaks. Der Erfolg der Band Travis war auch so ein Phänomen, dass diese markante Stimme von Sänger Fran Healy und die traditionelle Band, die dazu spielt. Und das Motto bei Travis gilt, dass man einen guten Song auf einer Gitarre alleine spielen kann. Das habe ich bei dieser Band auch wirklich selbst live erlebt. Schon fast selbstverständlich, dass Travis eine mitreißende Liveband sind, die ihre simplen, aber höchst eingängigen Songs direkt in das Herz der Zuhörer spielen. Hier sind sie mit einem ihrer großen Hits, Why Does It Always Rain On Me? I'm still You're smarter, I'm stupid, thinking there's a way. But this could turn out right. I'm dreaming that you woke up, and I should have known from the start that you were never mine. Just walk away. I'm gonna be alright. Cause I was dreaming that you woke up, and I'm gonna miss you, but I'm gonna be alright. I'm Stupid. Es gibt diesen Song zwar in einer wesentlich rockigeren Version, aber die schwedischen Prime SDH lassen keinen Präsentationsmoment aus, um ihn auf der akustischen Gitarre zu präsentieren und zu spielen. Und so findet er sich auch auf ihrer aktuellen Single Believe. Ich denke, dass die ganze Unplugged-Welle da eine Rolle gespielt hat. Aber diese Welle ist verebbt. Der Trend zu akustischen Präsentationen von Songs noch lange nicht. Fast jede Rockband, die was auf sich hält, beweist heutzutage auch ihre Standfestigkeit auf der kleinen Bühne. Weiter geht's mit Sensefield. Radars are Die kanadische Band Sensfield hatte einen kleinen Hit mit diesem Song Here Right Here von ihrem Album Tonight in Forever. Ich denke, dass sie einfach ihre traditionelle Bandmusik über Jahre fortgeführt haben, genauso wie die amerikanischen Semisonic. Fast schon so etwas wie das Pendant zu den britischen Travis. Viel akustische Songs und ein charismatischer Sänger und Songschreiber, der den Sound von Semisonic extrem zeitlos macht. Hören wir Semisonic mit D&D. Us alone, D&D. Now you turn off the phone. I like you to make the whole world disappear, and I like you to make everything seem so clear, and I like you to make me wanna stay forever. Here behind your door, D&D. And the sign on the door, D&D. Don't disturb us no more. I like you to make your love my hideaway, and I like you to make my troubles slide away, and I like you to make me wanna play forever here behind your door. Minute I got some space and time, I wanted to get me back in the crowd. I got some peace, you found me trying to make my way to the loud. What a clown. Letzte Worte zitiert kein Mensch, bevor er stirbt. Man denkt an anders als an Esprit, wenn man zur Erde wird. Und Gaia träumt vom Vater hinter den Sternen, der um sie weiß und der sie liebt, wie alle seine Kinder. Den Engeln im blauen Licht. Das, was sie sagen, ist klar, doch nicht vermittelbar. Und Gaia träumt für ihre Töchter in sternenklarer Nacht vom Vater. Schützen ihre Hände über jede neue Welt, die er schafft. Und lenkt jede Liebe aus dem Schoß ihres Vertrauens hin auf ein ewiges Ende. You're my baby. irgendwie alt, ist aber aus dem letzten Jahr. Das war Pete Yawn mit dem Stück Just Another. Und davor einer der neuen Liedermacher, der eigentlich immer akustischer, immer mehr wieder back to the roots geht. Tom Lieber hörten wir da mit Hinter den Sternen. Und das war, dass da ein Mensch mit akustischer Gitarre allein auf der Bühne sitzt. Das gibt's ja schon seit Reinhard May und Hannes Wader. Und neuerdings auch immer wieder häufiger mit jüngeren Künstlern. Richtig lange im Geschäft ist Paul Weller, angefangen als Sänger und Songwriter bei The Jam über Style Council und als erfolgreicher Solokünstler. Vor einem Jahr tourte er mit seiner Gitarre alleine und spielte Songs aus 25 Jahren eigener Musikgeschichte. Von diesen Shows ist eine Live-CD erschienen, die Atmosphäre ganz gut rüberbringt, die Weller während seiner Konzerte verbreitete. Hören wir Brand New Start. Hier ist Paul Weller. Typen, die können aus einer anderen Zeit stammen. Beispiel Neil Hannon, der schon seit den frühen 90ern mit Divine Comedy zeitlosen, sehr britischen Pop spielt, der seine Wurzeln aber eher bei den Beatles als bei neueren Bands hat. Diesen zeitlosen Pop hat er über Jahre perfektioniert und sogar im letzten Jahr einen kleinen Hit gelandet mit dem unverschämt netten, aber auch ein bisschen zynischen Perfect Love Song. Give me your love. And I'll give you the perfect love song with a divine Beatles bass line and a big old Beach Boys sound. Bis zu den Nachrichten noch die britischen Haven mit Is This Bliss. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. Slide away. Am I too